Anlässlich des 90. Jahrestages der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus durch Genossen Kim Il-sung gab es am 17. Oktober auf dem Platz vor dem Parteigründungsmonument den Auftritt der Jugendlichen und Studenten der Stadt Pyongyang mit den revolutionären Liedern »Wir gehen zum Gebirge Baekdu«. Die Funktionäre des Jugendverbandes und die Jugendlichen und Studenten in Pyongyang sahen sich diesen Auftritt an. Auch in den Bezirken fanden die Darbietungen der Jugendlichen und Studenten mit den revolutionären Liedern statt.